Ich bin der Engel der Infanterie und daraus Engel. Ich bin der Engel, ich bin der Engel der Schädelgen der Prima und der Schwenker. Ich bin der Engel, Engel. Ich bin der ja, ich bin der Engel. Der Engel. Was schon bei Nord, bis schon heimlich schläft. Die Daumen schrauben sich aus und in der Stadt, das garantiert eine Rostreinfall. Henker ist ein Prima-Job, ab und zu von mal ein Club. Der Vorteil ist bald nie wirklich, der Kunde bestellt sich da nach dich. Take us for, take us for. Ich bin der Engel, der Infanterie und daraus Engel. Ich bin der Engel, ich bin der Engel, der Schädelgen der Prima und der Schwenker. Ich bin der Engel, Engel. Ich bin der. Ich bin der Engel.